Schrank mit dem Buch drauf. Eine große Stahltür. Ein Honigglas aus dem Brandenburgischen. Über mir, unter mir, Hintergrund, vor mir, es gilt nicht. Über mir, unter mir, Hintergrund, vor mir, das gilt nicht. Rechts neben mir sind Scheiben, durch die man nicht sieht. Über mir ein Treppenhaus, unter mir ebenfalls Treppen. Äpfel und Granatäpfel. Und die Tür. Bücher. Über mir sehe ich den Himmel. Vor mir ist ein Blumenstrauß mit Beeren und Sonnenblumen. Ein verdorrter Baum. Was singen? Singst du jetzt drauf? Ja, Logo. Über mir, unter mir, hinter und vor mir, es gilt nicht. Über und hinter mir, hinter und vor mir, es gilt nicht. Es gilt nicht. Was machst du damit jetzt? Der Gasanzünder. Der hört da alles jetzt mit am anderen Ende der Leitung. Der blanke Himmel. Ein warmes Zimmer mit Holzfußboden. Für wen ist das? Und hinter mir ist das Fenster, was in den Norden des Weddings schaut. Das herbstliche, eher winterliche Berlin. Graffiti, die ich nicht entziffern kann. Neben mir ist so ein Halbtoter, der am Schlafen ist. Gute Frage. Kann ich dich zurückrufen? Über mir fliegt gerade ein Hubschrauber. Eine Teekanne. Im Himmel? Ich mittendrin. Kacheln. Kein Dach auf jeden Fall. Ich würde sagen, der blanke Himmel. Und unter mir sind meine Füße. Eine Palette, auf die man malen kann. Vor mir sind Pläne für ein Einfamilienhaus. Ein Regal vollgestopft mit Zeitungen und Musik.